Spaß holen. Knall dich weg, Digga. Jabba. Zu Freunden knallhart. Melba. An mit einem Messer, holt aber die Kanone raus und schießt auf die Reifen. Mebasun! Ba, ba, ba, ba, ba.